geschwiegen, deine Lieder verboten. Auf dem Friedhof, auf dem dein Grabstein steht, wütete die Rote. Oh, wir marschieren wieder hoch und singen deine Lieder hoch. Du wirst nicht vergessen. Du wirst den Sieg nicht mehr erleben, gemeuchelt von feiger Mörderhand. Du gabst dein junges Leben für ein freies Vaterland. Oh, wir marschieren wieder hoch und singen deine Lieder hoch. Du bist nicht vergessen. Lieder hoch, du wirst nicht vergessen.